Abschnitt 40 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Traunstein, Mai 1918. Ich leide für mein Volk, wie groß das klingt. Ich leide, weil ich für die Wahrheit zeugte. Ich leide, weil ich nicht den Nacken beugte. Ich leide, weil in mir die Sehnsucht schwingt. Ich leide, trink ich nicht den reinen Duft der Waldesgründe und der bunten Wiesen, strömt von der strengen Stirn der Bergesriesen nicht zu mir nieder freie Gottesluft, und sind nicht, die mir Kampfgefährten waren, auf Jahr und Tag in Kerkernot gebannt, in tausendfache Qualen eingespannt, von denen ich die kleinsten nicht erfahren, durch einen dumpfen Schacht dringt fahle Helle zu ihnen als des Lebens einziger Gruß, beim sechsten Schritt gehemmt durcheilt ihr Fuß, unruhig drängend die versperrte Zelle. Und während sie die Kerkerwand umschließt und sie um Nachricht von den Menschen bangen, seh ich und hör ich, bin ich gleich gefangen und freu mich, wie ringsum der Frühling sprießt. Ist das schon Leiden, das mich Fäuste griffen und das mich feindliche Gewalt belauert? Wer um ein paar Bequemlichkeiten trauert, dem hat die Not der Zeit nichts abgeschliffen. Und doch, ich leide und bekenne Leiden, weil Menschen im Gefolg von Trug und Lügen uns andern trachten, Drangsal zuzufügen und unserem Ruf das Stimmband zu durchschneiden. Ich leide, weil das Volk getäuscht, verblendet, Unrecht geschehen lässt, Unrecht trägt und tut, und weil es in den Sumpf von Qual und Blut tyrannenfürchtig seine Männer sendet. Ich leide, weil aus Feigheit und aus Schande das Volk sich Kränze feilen Ruhmespflicht. Ich leide, weil das Herz der Besten bricht, die Treue hielten ihrem Volk und Lande. So darf ich leiden, denn auch ich hielt Treue und ward dafür geschmäht, bespien, verbannt. Doch in die Seele glühend eingebrannt lebt mir der Glaube an das starke Neue. Das Leid verklärt sich mir zum frommen Schauer. Gruß, Freunden, euch im Kerker, nicht verzagt, Trug sinkt in Nacht, und wenn der Morgen tagt, gehen wir ans Werk, der Freiheit die Erbauer. Ende von Abschnitt 40.